Als ich dich sah, ja sofort wusste ich, du bist das einzige Mädchen für mich. In unserem Ort, auf dieser Welt, der einzige unter dem Sternenzelt. Die Eltern, sie sagten, ihr seid noch zu jung, doch ich hatte mein Herz für immer verloren. Dann öffnet das Glück dir einmal die Tür, dann gehst du hindurch und dann stirbst du dafür. Gott hatte einen Traum und dann erschuf er dich mit seiner rechten Hand, erschuf er dein Gesicht. Gott hatte einen Traum von einem Weizenfeld, es ist das blonde Haar, das dir auf die Schultern fällt. Gott hatte einen Traum und dann erschuf er dich mit seiner rechten Hand, erschuf er dein Gesicht. Einen Traum. Dein Blick ist noch immer so rein wie Kristall. War auch das Leben nicht leicht manches Mal. Und komm ich nach Haus und du stehst vor mir, kann ich mich noch immer nicht satt sehen an dir. Gott hatte einen Traum.